Guys, I'm going to show you a very powerful thing. Hey Leute, ich möchte euch etwas ganz Kraftvolles zeigen. Have you heard teaching like this? Habt ihr schon folgende Lehre gehört? Strengthen your spirit and weaken the flesh. Stärke deinen Geist und entkräftige dein Fleisch. Okay. It doesn't make sense. Aber das macht keinen Sinn. Why? Weshalb? My spirit is perfect. Mein Geist ist perfekt. The Bible says this. Die Bibel sagt Folgendes. We have an anointing from the Holy One and we know everything. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. You know that in Jesus Christ you've been healed. Also du weißt, dass du in Jesus Christus geheilt bist. You know that all the prosperity of heaven belongs to you. Du weißt, dass aller Wohlstand vom Himmel dir gehört. No, Reinhard, I don't know that. Nein, Reinhard, das weiß ich nicht. The real you, your spirit man, knows this truth. Aber das richtige Du, also dein geistlicher Mensch, Mann, weiß das. Reinhard, why don't I experience anything? Aber Reinhard, wieso erlebe ich nichts davon? Very simple. Ganz einfach. Look, schau. Your spirit knows everything. Dein Geist weiß alles. But for your spirit to actually, for you to experience what your spirit knows. Aber dass du erleben kannst, was dein Geist weiß. It needs to come through the heart. Muss es durch das Herz gehen. And the heart moves this message to the brain. Und das Herz übermittelt dann diese Nachricht ans Gehirn. The brain processes it and it will become your experience. Und das Gehirn verarbeitet das und das wird dann dein Erlebnis, deine Erfahrung. Really, Reinhard? That's how it works? Wirklich, Reinhard? Funktioniert das so? Well, yes. Ja. See this? Siehst du das? This is your heart. Das ist dein Herz. It represents your heart. Also es repräsentiert dein Herz. So the Bible says that the word of God is like a pure water. Also die Bibel sagt, dass das Wort Gottes wie klares, reines Wasser ist. This is perfectly pure water. Das ist ganz klares, perfektes Wasser. So the pure truth of the word of God is inside of your spirit. Also die reine, klare Wahrheit vom Wort Gottes ist in deinem Geist. But it goes to your heart. Aber es geht in dein Herz. Watch it. Schau. Here is the perfect truth of God. Hier ist die perfekte Wahrheit Gottes. It's enough. Ist genug. Look at this. It's Schau mal. Through your filter, the heart. Es ist durch dein Herzensfilter hindurchgegangen. Your heart. Hast du gesehen, dein Herz? So everything is filtered through your heart. Everything. Also alles, wirklich alles ist durch dein Herzfilter gefiltert. I can drink this. Ich kann das trinken. Drink some. Da kannst du etwas trinken. Pure water. Es ist reines, klares Wasser. But I'm gonna show you something else. Aber ich werde euch jetzt etwas anderes zeigen. I've just emptied this cup. Ich werde diesen Becher leeren. I have another filter. Und ich habe da einen anderen Filter. It's the same kind of filter. Es ist die gleiche Art von Filter. The difference is, in there we put shall we tell it? Mm-hmm. Aber der Unterschied ist, hier haben wir, sollen wir sagen, was wir da reingetan haben? Dog poop. Hundekacke. And dirt. Und Schmutz. Yuck. Bäh. So what happens? Was ist? The water has not changed. Also das Wasser hat sich nicht verändert. Same pure, the same pure water. Es ist das gleiche, klare, reine Wasser. The same filter, just this time dirty. Und der gleiche Filter, aber diesmal ist der Filter schmutzig. Look what happens when you put that pure water through the filter. Schau, was passiert, wenn wir dieses reine, klare Wasser durch diesen Filter hindurchlassen. Oh, it's coming out dirty. Es kommt schmutzig raus. Oh, there's all the filth. Oh, da ist all der Schmutz. Whoa. Oh, yeah. Yeah. I'm going to be in trouble with Debbie here. Ich werde Probleme mit Debbie haben jetzt. I'm going to be in trouble with Debbie. Ich werde wirklich Probleme mit Debbie haben. See, the same. Oh, aber schau, ist das Gleiche. The same filter. Der gleiche Filter. Is now filtering the same pure water. Ist, er filtert das gleiche, klare Wasser. Dann have a drink. Ah, hier kannst du trinken. Nein, danke. Aha. Was? Tá bem, não tô com sede. He's rebellious. Er ist rebellisch, er will nicht trinken. Ew. No, no. Look. Schau. Pure water. Klares, reines Wasser, put it in a cup. Das wir in den Becher geleert haben. The difference is the filter. Aber der Unterschied ist der Filter. Your heart is the filter. Dein Herz ist der Filter. Your spirit says. Dein Geist sagt. You are loved. Du bist geliebt. But your heart filters it and says. Aber dein Herz filtert diese Wahrheit und sagt. I don't deserve to be loved. Ich verdiene es nicht, geliebt zu werden. Now you don't experience the love of God. Und jetzt erlebst du nicht diese Liebe Gottes. Reinhard, why don't experience the goodness of God? Reinhard, wieso erlebe ich nicht die Güte Gottes? Because your filter is dirty. Weil dein Filter schmutzig ist. Your heart says. Dein Herz sagt. Your spirit says, sorry. Also dein Geist sagt, Entschuldigung. I have all the provision of heaven. Ich habe alle Versorgung vom Himmel. But your heart, the filter said. Aber dein Herzfilter sagt. I don't deserve to prosper. Ich verdiene es nicht zu gedeihen. So now the pure message comes dirty into your heart. Und jetzt diese reine, klare Botschaft kommt schmutzig in deinem Herzen an. It goes dirty to your brain. Und es kommt schmutzig zu deinem Gehirn. The brain processes it and does what? Der Gehirn verarbeitet diese Information. Was macht er? You will do things and boycott your own prosperity. Du wirst Dinge tun, die dein eigenes Gedeihen boykottieren. Correct. Das ist, wie das Leben funktioniert. So what's the solution? Also was ist die Lösung dazu? It's not your spirit. Es ist nicht dein Geist. It's not God. Es ist nicht Gott. Clean your filter. Aber reinige deinen Filter. And that's what we teach you through our heart transformation kit. Und das lehren wir dich durch das Herzveränderungskit. Do you know what's one of the really sad things? Wisst ihr, was eines der wirklich traurigen Dinge ist? The pure water of the Word of God is inside of every Christian. Das klare Wasser vom Wort Gottes ist in jedem Christen. But it comes out very dirty of many Christians. Aber bei vielen Christen kommt es ganz schmutzig raus. We are responsible for our filter. Wir sind verantwortlich für unsere Filter. I hope you learned the lesson. Ich hoffe, ihr habt die Lektion gelernt.